Die nachfolgenden Szenen dienen ausschließlich dem Zweck der Unterhaltung. Capital Bra distanziert sich von jeglicher Form der Gewalt, Drogen oder Kriminalverherrlichung. Die Idee zur Visualisierung stammt von Heiko Hammer. Er meint, der Bratan muss auch mal auf die Kacke hauen. Du weißt Bescheid, Berlin lebt Bra. Gewöhnt. Ja, ja, Bra. Ha! Was geht da, Bra? Berlin lebt, ihr Bad. Du weißt Bescheid. Ah! Hauptsache, ich hab Packs in der Bauchtasche, Kripos auf der Hauptstraße, die ich auslache, weil ich aufpasse, ich bin auf Nase, gib mir aus dem Weg, bevor ich auslasse. Jalla, weg, weg, Kapital ist weg, wer will mich als Feind haben, Schüsse aus dem Leib ab. Ich bin zugeguckt mit Noten im Modell und lass mir einblasen, du musst mit einer Note einschlafen. Der Bratan hier ist drauf, Gucci, Capiti, Boxerschnitt ist auf. Und ich ficke diese scheiß Nazis. Das einzige, was Kapi ficken kann, sind zwei Kapis. GTS-Pets, why, why? Mein GTS-Pets, why, why? Kapital ist back, Kapital. Das ist Makarov Komplex. Brrra. GTS-Pets, why, why? Mein GTS-Pets, why, why? Kapital ist back, Kapital. Das ist Makarov Komplex. Ja, Bratte. Und hab schon die Tatwaffe, ich komm in die Sparkasse mit ner Gasmaske. Das ist keine Gasknarre, denk nicht, dass ich Spaß mache, flüchte in der A-Klasse. Bra Musik, fick alles aus Prinzip. Bra, ich mach Profit, roll im Lambo Anthrazit. Ja, der Bra hat Appetit. Hey, Stili, Caffarero. Bitch, Raffaello, Gucci, Caballero. Ich bin Ukrainer, ich trag keine Grills und Schwanz. Deine Crips und Platz machen sie zu Platz. Kapi ist der King, fick den Rest, Achi, yeah. Weil ich löse auf wie Nescafé, yeah. GTS-Pets, why, why? Mein GTS-Pets, why, why? Kapital ist back, Kapital. Das ist Makarov Komplex. Brrra. GTS-Pets, why, why? Mein GTS-Pets, why, why? Kapital ist back, Kapital. Das ist Makarov Komplex. Ja, ja. Hast du gehört, Digga, was ich gemacht hab, ja. Alte Kapi redet, alte Kapi hier, alte Kapi da, Digga. Und wenn ich will, ist es jetzt alte Kapi, morgen ist der neue Kapi, mittags ist der neue Kapi. GTS-Pets, why, why? Mein GTS-Pets, why, why? Kapital ist weg, Kapital. Das ist Makarov Komplex. Brrra. GTS-Pets, why, why? Mein GTS-Pets, why, why? Kapital ist weg, Kapital. Das ist Makarov Komplex.